Das nächste Lied heißt Schnauze und handelt vom Lästern. Lästern ist nicht gut. Und euch verrate ich nicht. Ihr seid zu viel am Tratschen und dafür habt ihr Zeit. Ich weiß, was ich weiß, was behalte es für mich. Ich hüte ein Geheimnis, von mir erfahrt ihr nicht. Ich weiß, was ich weiß, was behalte es für mich. Ich hüte ein Geheimnis, von mir erfahrt ihr nicht. Teilen, doch mit euch, da geht das nicht. So gern zerreißt ihr Mäuler voller Neid und ohne Sinn. Ich weiß, was ich weiß, was behalte es für mich. Ich hüte ein Geheimnis, von mir erfahrt ihr nicht. Ich weiß, was behalte es für mich. Ich hüte ein Geheimnis, von mir erfahrt ihr nicht. Doch ihr würdet damit prallen. Ich weiß was, bin wichtig für einen Moment. Ich weiß was, bin wichtig für einen Augenblick. Ich weiß was, ich weiß was, behalte es für mich. Ich hüte ein Geheimnis, von mir erfahrt ihr nicht. Ich weiß was, behalte es für mich. Ich hüte ein Geheimnis, von mir erfahrt ihr nicht. Von mir erfahrt ihr nicht. Dankeschön.